Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe meiner Synchronsprecher-Interviews. Ich habe natürlich wie immer wieder hochkarätige Gäste und diesmal bei mir Rike Werner. Hallo. Hallo. Ihr kennt sie sicherlich aus vielen verschiedenen Anime-Rollen hauptsächlich. Also mitgesprochen hat sie in High School of the Dead, Deadman, Wonderland, Tari Tari, Blue Exorcist, Dance in the Vampire Bund und Band natürlich und noch viel mehr. Und wir möchten direkt mal mit der ersten Frage starten. Die lautet, wie bist du überhaupt zum Synchronsprechen gekommen, Rike? Also, ich habe mich schon sehr früh fürs Sprechen interessiert, beziehungsweise für vor allen Dingen für den Beruf der Radiomoderatorin. Und habe dann im Internet mich schlau gemacht, was es da so gibt. Und bin dann auf eine Gruppe von Fans gestoßen, die auf Hobby-Ebene gesprochen hat. Und dann auch noch Anime. Und ich habe mich ja schon immer für Anime interessiert. Bin mit Sailor Moon und so groß geworden. Ach, schon mit Heidi. Und habe mich dann halt dieser Gruppe angeschlossen. Und seit 2003 dann auf Hobby-Ebene gesprochen. Und so habe ich dann gemerkt, das ist mein Traumberuf und das möchte ich jetzt machen. Wie war dann so deine erste Rolle? Meine erste Rolle war, ich muss gerade mal gucken, ich glaube bei Pia Carrot, ein Anime von Anime House, ein kleines schüchternes Mädchen mit pinken Haaren. Okay. Wie alt warst du da, als du das erste Mal so wirklich synchron gesprochen hast bei der Produktion? Das war 2007. Genau. Also gar nicht so jetzt reingewachsen in den Synchronbereich? Nee, das nicht. Also ich war auf jeden Fall schon mit der Schule, gerade am Ende meiner Schulzeit und hab dann angefangen, halt mich damit auseinanderzusetzen. Okay. Was fällt dir denn bei dem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Also leicht fallen mir diese schüchternen Mädels, denke ich. Was mir schwer fällt, ist wie soll ich das sagen, so richtig krass auszurasten und zu schreien, ohne dass sich meine Stimme überschlägt und so. Also ich mache das zwar total gerne, aber ich glaube, da könnte ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran üben. Gibt es denn eine Rolle, die du gerne mal sprechen würdest oder vielleicht auch was du dir überhaupt gar nicht vorstellen kannst? Ja, also auf jeden Fall, das hat die Corinna auch schon in ihrem Interview gesagt, würde ich gerne in einem Disney-Film mitsprechen. Ich glaube, das wäre so das Beste, was einem passieren kann oder was mir auch am meisten Spaß machen würde. Ja. Ich war auch beim Tinkerbell-Casting damals, aber da ist es noch nichts geworden. Da war ich auch noch nicht so lange mit dem Sprechen dabei. Und gar nicht. Was kann ich mir denn gar nicht vorstellen? Ja, so Pornos und so muss auch nicht sein oder so Hentais. Also ich habe zwar in Hentais mitgesprochen, aber das waren dann immer nur so die... Ja, das waren aber immer nur so Frauen, die im Hintergrund rumgelaufen sind und irgendwie erzählen, ach, heute ist aber schönes Wetter und jetzt keine Rollen, die dann wirklich, wo es dann zur Sache ging oder so. Das waren dann wirklich nur so Nebenrollen. Und was ich noch gerne sprechen würde, wäre natürlich die neue Sailor Moon im neuen Anime, aber ich glaube, das bleibt auch ein Traum. Aber ich wäre auch voll zufrieden, wenn Sabine Bohlmann wieder macht, weil die hat das toll gemacht. Was ist denn so der größte Unterschied für dich zwischen realen Filmen, Serien und eben Anime? Oh, also so reale Sachen habe ich ja noch nicht so viele gesprochen. Ich glaube, bei Anime ist es ein bisschen schwieriger, die Emotionen rüberzubringen, weil bei real hast du halt beim Schauspieler noch die Mimik und so, die ja auch einen großen Teil dir hilft. Und bei Anime ist es halt ein bisschen schwieriger. Und ja, ich finde, da ist es halt mit den Emotionen, da muss man mehr geben, sagen wir mal so. Was gefällt dir denn am allermeisten an dem Beruf? Am allermeisten gefällt mir, dass man in verschiedene Rollen schlüpft. Also, dass man wirklich immer wieder was Neues hat praktisch. Klar ist es halt oft so, dass gesagt wird, okay, die spricht gut so und so solche Mädels, dann geben wir ihr wieder so eine Rolle. Aber man hat ja immer wieder trotzdem einen neuen Charakter vor sich, den man erstmal kennenlernen muss und den man dann verkörpern muss. Und ich finde, so wird es halt nie langweilig. Und deswegen liebe ich den Job so. Gibt es denn bestimmte Synchronsprecher, die du irgendwie zu deinen, ja, ich sag mal, Vorbildern zählst oder vielleicht jemanden, den du gern mal treffen würdest? Ah, Vorbilder ist halt schwierig, weil man will ja schon sein eigenes Ding machen. Es gibt viele und es gibt so viele gute Sprecher, dass ich jetzt gar nicht bestimmte Leute nennen könnte. Aber wen ich unbedingt treffen wollen würde, das wäre Simon Jäger. Den bewundere ich so sehr für seine Stimme. Ich finde den so toll. Ja. Immer wenn ich den höre, dann denke ich mir, oh, ach Simon, das wäre so schön, dich mal kennenzulernen. Nein, also der hat wirklich eine tolle Stimme. Aber es gibt echt viele talentierte Sprecher, wo ich jetzt gar nicht sagen könnte, ich habe da einen bestimmten, den ich als Vorbild sehe oder sowas. Hast du denn schon mal in einer Gruppe so synchronisiert oder mehr nur alleine vor dem Mikrofon? Mehr nur alleine. Also ich habe zwar schon mal Ensemble gemacht, bei Dance in the Vampire Band unter anderem war ich da auch dabei, aber da habe ich ja die große Rolle da gesprochen, deswegen habe ich da halt weniger gemacht. Aber ich habe einmal zusammen mit Dirk Meier aufgenommen. Das war echt, also für High School of the Dead. Ja. Und das war natürlich für mich auch ganz großartig, weil der ja schon viel, viel, viel länger in dem Beruf arbeitet als ich. Ja. Und das war nochmal was ganz Besonderes, aber meistens arbeite ich auch alleine, ja. Ach so, das war dann zusammen mit ihm die ganze Zeit so? Genau. Er war ja, glaube ich, der Hauptcharakter, also nicht, ne? Also nicht komplett, ja genau. Also er war, ich glaube, die ersten 4 Folgen oder so haben wir zusammen gemacht. Ach so, ja. Und danach hatten wir leider nicht mehr gleich Zeit, ja. Also konnten wir nicht mehr gebucht werden gemeinsam, aber die 4 Folgen, das hat mir schon viel gebracht auch, weil man ja besser aufeinander eingehen kann direkt. Ja. Gab es denn bereits irgendwie so ein ganz besonderes Erlebnis, sowohl im Positiven als auch im Negativen? Also das Tinkerbell-Casting war für mich halt was Besonderes. Ja. Aber, weil es halt Disney war, ne? Und dann bin ich extra nach München gefahren und das war ein Telefon-Casting und das war halt ganz groß mit... Was mir nicht gefallen hat, war, dass es halt mit Kamera war und ich denke mal, sie haben es halt extra als Bonus für die DVD so groß aufgezogen mit, wir suchen hier die neue Stimme. Und deswegen war das ein bisschen... Also es war ein bisschen viel für meine Nerven, aber es war auch spannend. Okay. Aber ich stehe halt nicht gerne vor der Kamera, deswegen, ja, was anderes fällt mir gerade gar nicht ein. Ein Telefoncasting, wie muss man sich das vorstellen? Die haben, glaube ich, eine Rundmail geschrieben und im Internet haben sie es auch ausgeschrieben, dass sie halt eine neue Stimme für Tinkerbell suchen und dann hatte man bestimmte Castingsätze, die man dann auf ein AB sozusagen drauf sprechen sollte. Hallo, ich bin Tinkerbell und so weiter. Und da wurde, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir waren, 14 oder so. Die 14 Besten wurden dann eingeladen ins Studio und haben dann da nochmal das richtige Casting gemacht. Und dann haben sie ein Best-of geschnitten für die DVD. Mhm. Habe ich auch noch nicht gehört, so ein Telefoncasting. Ist auch mal ganz interessant. Ja. Wie siehst du denn so den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Also ich persönlich finde ja, dass Synchros immer besser werden, obwohl natürlich ganz, ganz viel gemeckert wird. Also bei Anime, ich beziehe mich jetzt mal auf Anime, ja. Ja. Obwohl das auch bei amerikanischen Serien und so weiter so ist mittlerweile. Weil durchs Internet können so viele schon sich vorher das Original anschauen, dass sie dann so unzufrieden mit der Synchro sind oft. Ich weiß gar nicht warum, weil ich finde gerade bei uns in Deutschland sind die Synchros richtig, richtig gut im Vergleich zu anderen Ländern jetzt. Also... ich könnte da nicht meckern. Und ich finde, das ist mit den Jahren auch besser geworden. Wenn man sich ganz alte Serien mal anschaut, da sind auch voll viele Klopper drin. Also jetzt nicht, dass die Sprecher irgendwie schlecht betonen, sondern dass auf einmal ein Sprecher wechselt oder irgendwo ein Take doppelt gelegt ist oder das Dialogbuch falsch übersetzt ist. Ich finde, das hat sich alles mit den Jahren total super entwickelt jetzt. Was hältst du denn dann davon, wenn man so Prominente vors Mikrofon holt? Da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Also es kommt natürlich drauf an, wenn es Schauspieler sind oder Harpe Kerkeling jetzt zuletzt bei Die Eiskönigin, das fand ich super. Aber der hat ja auch Erfahrung mit Schauspiel, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich mir dann so, jetzt nichts gegen den Cicero, aber wenn ich mir den dann nochmal anhöre bei Küss den Frosch, dann, oh nee, das ist ganz grausig. Also man hört auch richtig, wenn den Leuten dann gesagt wird, du musst jetzt das Wort betonen, das klingt dann so, das Wasser ist aber schön nass heute oder so. Also man hört halt, dass denen gesagt wurde, du musst dich jetzt aber auf dieses Wort fixieren, du musst das jetzt betonen und das gefällt mir nicht so, keine Ahnung. Und dann kriegen die auch noch so unverschämt viel Geld bestimmt, weil sie berühmt sind. Ja, also, naja. Die werben damit dann ja auch direkt, ne? Ja, genau. Mit der Stimme von bla. Genau, bei Toy Story 3 war das ja so, da hatten sie die ganze Michael-Bulli-Herbig-Crew da eingeladen, ne? Ah, okay. Habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ist ja auch Disney und dann war das ja auch so. Was hältst du denn von so Aussagen wie Synchronisation ist meistens schlecht oder der Originalton ist immer besser? Hatten wir ja gerade schon angeschnitten. Genau, also ich finde das blöd. Ich finde, man kann auch nach einem Trailer noch nicht sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Man sollte sich schon ein paar, also mindestens eine Folge, gerne auch 2, 3 zu Gemüte führen, weil es ist halt eigentlich auch Gewohnheitssache. Und klar, wenn man dann die Serie erst im O-Ton geschaut hat und dann mit der deutschen Synchro, dann ist man den O-Ton gewöhnt und dann ist es halt auch erst ein bisschen befremdlich, aber ich finde, man kann trotzdem nicht sagen, dass die Synchro schlecht ist, weil die Sprecher machen meistens einen guten Job. Vielleicht ist mal die Stimme nicht ganz optimal besetzt, aber im Endeffekt, ich meine, klar, es gibt auch schlechte Synchros, es gibt super Synchros, aber es gibt halt diese Leute, die echt alles gleich verteufeln. Und nee, ich finde, man sollte sich da schon die Mühe machen und eine Chance geben. Vielleicht gibt es ja auch mal schlechte Originale, das ist ja auch nicht immer so. Das gibt's ja auch. Also bei den Animes, die sind alle super synchronisiert, klar, die Stimmen passen toll, die Emotionen sitzen, aber... das ist ja so oft asynchron, das machen die Deutschen dann schon besser. Also das ist mir auch aufgefallen, ja, das stimmt. Ja, Da wird dann halt nicht drüber gesprochen. Ne? Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommst, schaust du denn dann den jeweiligen Film, die Serie oder eben den Anime auch vorher an? Wenn ich die Zeit dafür habe, auf jeden Fall. Also wenn ich angerufen werde, neue Serie namens bla bla bla, dann sagen sie mir manchmal auch die Rolle noch gar nicht. Dann gucke ich mir aber die Serie an und gucke dann, hoffentlich spreche ich die oder hoffentlich mache ich das. Und ja, bei Shiemi war das zum Beispiel so. Ja. Da wusste ich, dass es Blue Exorcist ist. Und dann habe ich geguckt und habe gedacht, ah, das muss die Shiemi sein. Ich möchte die unbedingt sprechen. Und dann war sie es wirklich. Also ich mag das, wenn ich dann schon weiß, was auf mich zukommt. Meistens ist das natürlich nicht der Fall. Manchmal wird man so kurzfristig gebucht. Da hast du natürlich nicht Zeit, die ganze Serie zu schauen oder so. Aber wenn ich Zeit habe, dann gucke ich mir das gerne vorher an. Bei High School of the Dead kannte ich die Serie vorher schon. Weil ich die so gesuchtet habe, habe ich die schon zweimal, dreimal durchgeguckt vorher. Von daher war ich da gut drauf vorbereitet. Wie läuft denn die Arbeit so genau ab? Also wie ist so die Atmosphäre im Studio? Ich komme an, trinke einen Kaffee. Wenn ich mir nicht die Zunge verbrenne, kann ich dann gut sprechen. Nein, dann kommt man halt in die Kabine und die Größe wird eingestellt vom Mikrofon, also die richtige Höhe. Und ja, normalerweise sind dann 2, 3 Leute hinter einer Glasscheibe und geben mir dann Anweisungen, beziehungsweise einer gibt mir Anweisungen. Die Regie und der Tonmeister schneidet dann. Ja, und ja, dann kommt ein Timer. Erst sieht man das Original und dann kann man nach dem Timer dann losquatschen. Versuchst du denn da so ans Original ranzukommen oder versuchst du vielleicht so ein bisschen selber zu interpretieren? Ich versuche schon, ans Original ranzukommen. Also, da ich ja selber Anime gerne gucke und mich so ein bisschen auch auskenne, also Anime wiederholt sich ja oft, ja, die Charaktere und die Art der Charaktere. Und wenn man die dann auch privat sich viel damit auseinandersetzt, dann kann man sich da vielleicht ganz gut eher reindenken, als wenn man gar nichts damit am Hut hat. Und ja, nee, klar, hat man immer was Eigenes mit dabei, aber ich versuche schon, mich möglichst am Original zu orientieren. Wurdest du denn schon mal erkannt an der Hand deiner Stimme? Nur auf Conventions. Ich bin ja manchmal auf Conventions unterwegs und leite da Synchro-Workshops. Ja. Und da werde ich dann tatsächlich auch aber an der Stimme erkannt, hey, das ist doch, bist du nicht? Und ja, aber sonst nicht, nein, sonst hatte ich das noch nicht. Ich glaube, dafür habe ich noch zu wenig gesprochen und auch einfach nur, ich habe ja am meisten Anime gesprochen, das guckt ja jetzt auch nicht jeder, ja. Aber auf Conventions hast du dann schon so deine Fans? Ja, da sind schon so ein paar, die dann auch mal ein Autogramm haben wollen, das ist ganz süß, aber noch ein bisschen befremdlich für mich, aber ich finde es ganz schön. Und da leitest du Synchron-Workshops? Genau, also ich bin auch durch so einen Synchron-Workshop, das habe ich am Anfang gar nicht erzählt. Da habe ich ja gesagt, ich bin vom Hobby zum Beruf gekommen, aber ich wurde tatsächlich auf so einer Convention angesprochen von einem Tonstudio, als ich selber bei einem Synchron-Workshop als Teilnehmer dabei war. Ja. Da habe ich mich dann gemeldet und ein kleines Mädel gesprochen und wurde nachher von einem Tonstudio angesprochen, möchtest du nicht mal bei einem richtigen Casting mitmachen? Und so bin ich dann eigentlich erst zum Sprechen gekommen, also offiziell. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, bei dem Workshop selbst mitzumachen. Und ein Jahr später war das Tonstudio, was das geleitet hat, ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die, Circle of Arts, glaube ich. Jedenfalls waren die ein Jahr später nicht mehr da. Und dann habe ich angeboten, dass ich doch so Workshops leiten könnte. Und seitdem mache ich das dann so ein bisschen und zeige den Leuten, wie die Arbeit vom Mikrofon so abläuft. Und ja, das macht ganz viel Spaß. Wird das sowas auf der Animagic auch geben? Genau, also auf der Animagic, von der habe ich jetzt auch gesprochen hauptsächlich, ja. Da werde ich auch dieses Jahr dann wieder sein und da kriegen wir von den Publishern von Kasee und Peppermint und Universum, keine Ahnung, kriegen wir dann wieder Material zugeschickt, welches wir dann benutzen dürfen und das ist ganz super. Das ist wirklich eine coole Sache. Ja, also finde ich auch schön, ist nicht, ja, ist halt, weiß ich nicht, jetzt habe ich den Faden verloren. Also alle Zuschauer, die gerne auf die Animagic oder die auf die Animagic gehen, die sollen sich dann unbedingt bei dir melden, wenn sie Interesse daran haben, ne? Ja, unbedingt. Also das kostet auch nichts. Klar, der Eintritt auf der Convention an sich, aber der Workshop kostet nicht extra und man kann jederzeit rein und rauskommen, wann man möchte. Gab es denn schon mal eine Rolle, in welcher du dich vielleicht etwas fehlbesetzt gefühlt hast? Ja, letztens in einem Realfilm. Es war nichts Großes, es war eine kleine Rolle. Da war ich eine Dame, die Anführerin einer Mädchengang war und die ganze Zeit geraucht hat und so richtig bitchy war. Und ich finde, dafür klinge ich vielleicht doch ein bisschen zu lieb. Ich habe mich echt bemüht, aber es war echt schwer. Also ich hätte es mir jetzt selber auch nicht so abgekauft. Ach so. Wir haben halt so ein Mädchen gemobbt und ich war die ganze Zeit am Rauchen und ich rauche auch privat nicht. Und deswegen, das war Ich konnte nicht mal diese Laute immer machen, wenn man die Zigarette ansetzt und dann wieder dieses Atmen. Das muss ich erstmal lernen im Studio. Aber ja, nein, es hat Spaß gemacht, aber ich habe mich da nicht so wohl gefühlt auf der Rolle. Ja. Hast du denn durch deine Arbeit als Sprecherin schon den einen oder anderen tollen Film oder vielleicht eine Serie entdeckt, so auf die du vielleicht vorher gar nicht gekommen wärst, also so als kleinen Geheimtipp? Ja, Anime, hier Magi. Magi fand ich ganz gut. Also das wollte ich vorher nicht schauen. Ich dachte, oh, schon wieder so eine Endlosserie. Aber in Magi spreche ich ja die Pisti und konnte dann halt so ein paar kleine Einblicke bekommen. Man sieht ja immer nur die Stellen, die man spricht. Und dann hatte ich dann doch Lust auf mehr und habe mir dann den Anime angeschaut, ja. Und bist also positiv überrascht worden. Auf jeden Fall, ja. War bei mir übrigens auch so. Ich habe auch erst gedacht, so, das ist wieder so ein Endlos-Shonen. Aber dann war es ja doch wirklich was Besonderes und in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, war dann auch sehr, sehr interessant. Ja, also ich dachte erst, oh nee, sowas wie Aladdin, sowas habe ich ja gar nicht so im Hut, diese Puffhosen, voll hässlich, aber dann hat es mir doch gefallen, ja. Genau, da ist ja auch schon eine Fortsetzung wieder in Planung. Ach genau, stimmt. Oftmals ist es ja auch so, dass die Sprecher so ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen. Zum Beispiel sind in einem Abspann meistens ja nur die Schauspieler und das Filmteam aufgelistet. Macht dich das vielleicht etwas traurig? Ach ja, das finde ich schon schade. Also die Sprecher, ich warte auch immer im Kinofilm, muss ich sagen, bis ganz zum Schluss der Credits, bis die deutschen Sprecher eingeblendet werden, wenn denn überhaupt. Ja, also ich finde es da schon schade. Also, dass wir jetzt so auf der Straße nicht als die großen Stars da erkannt werden und gefeiert, finde ich nicht schlimm. Das finde ich angenehm an dem Beruf. Aber ich finde es schade, wenn halt am Ende von einem Film nicht die Sprecher irgendwie noch eingeblendet werden, ja. Vor allem auch in Animationsfilmen dann, ne? Wenn man dann die original englischen Sprecher dann sieht. Genau, die stehen dann da fett, Cameron Diaz als Blabla und du denkst dir, hä, wir haben das gerade auf Deutsch geguckt, das ist nicht Cameron Diaz gewesen, aber okay, ja, stimmt. Kannst du denn deine eigene Stimme ausblenden, wenn du dir was anschaust, bei dem du selbst mitgesprochen hast? Ach, schwer. Also klar, es geht, wenn ich dann zusammen mit den anderen zu hören bin, dann geht's irgendwann, aber erst hört man sich halt und denkt, oh, das hätte ich besser machen können und oh, der Satz gefällt mir aber gar nicht oder ach, das habe ich doch ganz gut gemacht, aber also sich dann so auf die Serie zu konzentrieren, ist dann manchmal schon ein bisschen schwer. Gibt es denn Rollenangebote, bei denen du nervös bist, so diesem Original gerecht zu werden oder so? Ja, falls das mit Sailor Moon was wird, dann wäre ich da unheimlich nervös, glaube ich. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht. Klar, Realfilm, das ist immer wieder, weil ich halt noch nicht so viel gemacht habe und ich hoffe, ich kann da mal mehr machen. Da bin ich dann immer nervös vorher, weil ich noch nicht so ganz sicher bin, dass ich schön natürlich klinge, weil Anime ist ja schon, da bin ich ein bisschen festgefahren in diesen Süßklingen und bla bla bla. Deswegen bin ich da dann sehr nervös vor so Realsachen. Du bist ja in sehr vielen verschiedenen, vor allem Anime-Produktionen zu hören. Woran mag das denn liegen? Wahrscheinlich, weil ich damit angefangen habe und weil die Studios, bei denen ich tätig bin, halt hauptsächlich Anime machen. Ich glaube, das liegt daran. Und vielleicht auch, weil man mich dann nicht auf real, auf so neue Sachen ausprobiert, weil man eben denkt, ich kann nur diese Zeichentrickschiene. Ich schätze mal, das liegt daran. Ich weiß es nicht. Also ich würde wirklich gerne auch mal real sprechen, aber Anime macht natürlich super viel Spaß, weil ich mich halt, wie gesagt, auch privat viel damit beschäftige. Also ist das Genre schon eine Herzensangelegenheit. Genau, auf jeden Fall. In High School of the Dead sprichst du ja die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen mit Ray. Die Serie trifft anscheinend deinen Geschmack. Du hast ja gesagt, du hättest sie durchgesuchtet vorher, 2-3 Mal. Ja, nicht wegen dem Edgy-Kram, sondern wegen der Zombies. Zombie plus Edgy plus... Action trifft also deinen Geschmack. Ja, also Zombies auf jeden Fall. Edgy nicht unbedingt, aber ich liebe Zombies und Horror und alles, wo man dann auch mal rumschreien kann und um sein Leben schreit und so, darauf stehe ich, ja. In Deadman Wonderland sprichst du Shiro. Mhm. Hat dir diese Rolle und auch die Serie zugesagt? Ja, Shiro hat total viel Spaß gemacht. Die Serie an sich war auch super, aber ich habe ja als Shiro wieder nur die Ausschnitte von Shiro gesehen. Ich habe zwar vorher in den Anime reingeschaut, aber wusste halt nicht ganz, was abging. Also habe ich die auch jetzt nachher erst gesehen, auf Deutsch dann komplett. Und Shiro ist ja wie ein kleines Mädchen eigentlich im Kopf. Und deswegen war das ganz lustig. Die redet die ganze Zeit nur über Essen oder Mann, du bist aber ein blöder, gemeiner Kerl. Und deswegen hat sie echt, die hat Spaß gemacht auch. Also mir macht eigentlich alles Spaß, was ich spreche. Ich weiß gar nicht, ich sage immer das Gleiche, aber ja. Nee, Shiro hat auch, die war super. Das stimmt, das war ja sehr befremdlich in diesem eigentlich düsteren Szenario. Und genau. Die war ja auch sehr, sehr stark, ne? Also, ja. Der hat ja schon richtig Power gehabt und hat dann immer so alles so ein bisschen runtergespielt. Und das ist ja alles nur ein Spiel und wir sind hier im großen bunten Sandkasten. Genau. Voller Gefangener in dem Deadman Wonderland. Ist auch echt eine geile Serie. Ist schon cool. Ist ja schade, dass das nicht fortgesetzt wurde, ne? Ist ja, endet ja, ja so, leider offen. Ich muss den Manga lesen, damit ich weiß, wie es ausgeht. Also der Manga ist auf jeden Fall zu empfehlen. Es wird noch sehr, sehr spannend und es tauchen auch noch sehr, sehr viele völlig abgedrehte Charaktere auf. Man will ja wirklich immer mehr über diese Insassen und über dieses Gefängnis und so wissen, ne? Und da dringt man dann halt im Manga halt noch etwas tiefer ein, also was man nicht im Anime gesehen hat. Auch in Tari Tari sprichst du mit einem Titel von Anime House, der für so einen kleinen Publisher eine echt tolle deutsche Umsetzung bekommen hat, oder? Ja, ich find's super. Also ich finde wirklich, ich muss das jetzt mal loben, den Daniel Käser für seine Mische. Die ist richtig, richtig gut. Also ich finde, bei vielen Anime klingt so, als wäre einfach nur, als wäre die Aufnahme halt aufs Bild geklatscht worden. Da fehlt mir so ein bisschen die Atmosphäre drumherum, also dieser Raum und so. Also wenn die jetzt in einem Klassenzimmer sind oder so, klar ist dann der Raum halt. Aber ich finde, bei Tari Tari ist das besser umgesetzt. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber da hatte ich schon das Gefühl, wie so bei Ghibli die Mische. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, dass das alles viel besser ist, auch draußen. Das klingt halt alles viel harmonischer. Also, finde ich richtig gut. Ich habe das jetzt erst auf der letzten, am letzten Wochenende habe ich erst die ersten zwei Blu-Rays bekommen von Anime House und habe dann jetzt komplett durchgeguckt und ich bin total begeistert von der Mische. Das habe ich auch von der Community sehr wahrgenommen, dass die gesagt haben, Tari Tari wäre eine richtig, richtig tolle Umsetzung. Ja. Und dass selbst solche Leute, die gesagt haben, Original ist immer besser, wirklich gesagt haben, Tari Tari ist da echt toll gelungen. Ja. Obwohl ich generell finde, dass die Anime auch, die neuen und so, dass das alles wirklich gut geworden ist. Also, ja, das stimmt. Kann man eigentlich aber nur noch wenig meckern, oder? Ja, finde ich wirklich. Also Tari Tari, super gemischt. Ich bin echt begeistert. In Blue Exorcist sprichst du Shiomi, hast du ja schon angesprochen. Findest du, dass die Rolle dir auf den Leib geschrieben ist oder ist das halt generell eine Figur, die du gerne verkörperst? Shiomi ist mir recht ähnlich, also was meinen echten Charakter angeht im Leben so, weil sie auch so schüchtern ist und auch jetzt bei dem Interview, ich bin immer so aufgeregt und so, ich weiß, das merkt man mir jetzt vielleicht nicht so an, aber ja, und sie bemüht sich halt immer, es allen recht zu machen und zu helfen, wie sie nur kann. Und da finde ich mich halt persönlich ganz gut drin wieder. Und deswegen hat mir die Rolle auch viel bedeutet. In Dance in the Vampire Bun sprichst du auch die Hauptrolle, nämlich Mina. Gleiches gilt für diesen Anime. Gefiel dir die Arbeit, beziehungsweise kannst du was mit der Serie anfangen? Ja, Vampire finde ich nämlich auch ganz cool, wie Zombies. ja, die Rolle hat mir schon Spaß gemacht, fand ich aber ein bisschen anstrengender jetzt, weil Mina oft sehr ernst ist und auch ganz viel am Stück redet über das, was sie alles plant. Die Arbeit war auch sehr anstrengend, weil wir wirklich ein knappes Zeitfenster dafür hatten. Wir hatten, glaube ich, 2 Wochen, um die kompletten 13 Folgen oder wie viel das waren jetzt, fertigzustellen. Und da stand ich auch 2, 3 Folgen komplett mit Fieber und Erkältung in der Kabine. Und deswegen verbinde ich jetzt ein bisschen damit. Es war echt anstrengend. Spaß hat es natürlich auch gemacht, aber es war auch anstrengend. Und trotzdem durchgezogen, nicht krank schreiben lassen. Nee, also es ging auch gar nicht, es passte halt echt von der Zeit her nicht. Das ist ganz lustig, weil in einer Folge wird sie, niest sie und dann sagt jemand, bist du etwa krank? Und dann sagt sie, Vampire können nicht krank werden, aber zu der Zeit hatte ich halt Fieber und dann, das klingt dann auch, und weil ich erkältet war, klingt das echt so, Vampire können nicht krank werden. Also so ein bisschen nasal und das ist ganz lustig. Müsst ihr mal drauf achten, falls ihr es schaut. Ja, aber ich habe mich auch bemüht, meine Erkältung zu überspielen natürlich. Damit das alles gleich klingt, aber. Zudem sprichst du auch Yin in Darker Than Black. Wie ich finde, ein echt starker Anime mit zu wenig Folgen. Wie war die Arbeit an dieser Serie? Da war ich noch gar nicht so lange dabei. Ich glaube, 1 Jahr, 2 Jahre habe ich da erst gesprochen. Und das war eine meiner ersten größeren Rollen, die ja sehr monoton ist. Das war auch wieder was ganz Neues. Also sie redet ja die ganze Zeit so vor sich hin praktisch. Ja, das hat aber auch ziemlich viel, also da war ich noch sehr aufgeregt immer bei den Aufnahmen, ich erinnere mich, weil es halt noch nicht so lange war, dass ich da viel gesprochen habe und nicht viel Großes. Und dann war Yin für mich eine der ersten Rollen, wo ich wirklich mehr zu sagen hatte. Deswegen hat mir das Spaß gemacht. Auch Hörspiele hast du bereits vertont. Peter das Glühwürmchen beispielsweise. Hilft dir deine Arbeit als Synchronsprecherin dabei? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Hörspiele ist nochmal sogar schwieriger, wenn man gar kein Bild dabei hat. Ja. Und dann muss das dann alles noch mehr sitzen, damit man sich das besser vorstellen kann als Zuhörer. Peter ist ja jetzt ein Hörspiel für Kinder. Das wird auch noch weiter fortgesetzt. Das macht sogar jemand auf privater Ebene so ein bisschen. Also der hat selber nicht so viel Geld zur Verfügung, deswegen finde ich das ganz süß. Und ja, das hat auch Spaß gemacht. Da musste ich halt ganz viel rumschreien, aber da hat man dann halt kein Bild dabei und muss mehr geben. Aber mir macht Synchron mehr Spaß, muss ich sagen. Bei diversen Videospielen hast du auch schon mitgewirkt. Borderlands 2, The Witcher, Red Faction. Spielst du selber gerne und inwiefern unterscheidet sich die Arbeit von Serienfilmen oder Hörspielen? Oh ja, ich spiele unheimlich gerne. Also ich spiele jeden Abend League of Legends, das muss sein. Nein, und Borderlands 2, also da habe ich auch super gerne mitgesprochen, weil ich den ersten Teil schon gespielt hatte und dann habe ich mir den zweiten dann auch gekauft, damit ich mit mir selber spielen kann sozusagen. Und die Aufnahmen waren auch der Hammer. Es war auch mal was ganz, ganz Neues wieder. Es ist ja dann ähnlich wie Hörspiel. Ja, im Grunde schon, man hat ja auch nicht ein Bild. Man spricht ja immer so, man hört aber da wenigstens eine Vorlage. Beim Hörspiel hatte ich ja jetzt keine Vorlage. Aber beim Videospiel hat man dann ja den O-Ton, dann kommt ein Piepen und dann muss man das auf Deutsch halt praktisch nachplappern. Und ist auch anstrengend, finde ich. Also anstrengender als synchron. Ja, ist ja dann noch schwierig, wenn man da gar kein Bild und so zur Verfügung hat. Das stimmt. Aber manchmal muss die Länge halt trotzdem sitzen, weil man halt nur begrenzt dann diese Zeit hat, in der man sprechen kann, damit das halt ins Spiel eingebaut werden kann und nicht da drüber hinweg geht, in den nächsten Sprecher rein oder so. Deswegen ist das dann manchmal auch ganz schwer vom Timing her, das alles so hinzukriegen. Ist eine Übungssache, aber ja. Das ist mir auch oft schon bei Videospielen aufgefallen, dass das gar nicht richtig synchron ist, teilweise. Weil die dann die Aufnahmen ja vorher kommen, man darf ja kein Bildmaterial sehen und dann klatschen die Aufnahmen da drauf und dann ist das gar nicht richtig lippensynchron am Ende. Also ich weiß nicht, bei dem Studio, wo ich bin, gibt's das. Also da gibt's Videosequenzen. Wenn es keine gibt, dann wurden die auch, glaube ich, nicht mit also da bewegt dann der Charakter den Mund nicht oder das ist halt so ein durchgehendes Plappern, wo dann einfach draufgehauen wird, ne? Aber es gibt schon diese Videosequenzen, die dann kommen, die wichtiger sind, die werden bei dem Studio, wo ich bin, eigentlich immer mitgeliefert. Also ich persönlich habe da jetzt noch nicht drauf gesprochen, weil ich noch keine Rolle hatte, die irgendwie aufs Gesicht sprechen musste unbedingt. Ja. Auf so eine Videosequenz, aber soweit ich das mitbekommen habe. Aber es kann auch sein, dass, wie du sagst, dass da manchmal da nicht genug Zeit für ist oder aus Vorsicht oder sowas. Keine Ahnung. Was machst du denn neben dem Beruf am liebsten? Neben dem Beruf am liebsten? Meinst du privat? Hobbymäßig oder was? Genau. Singen, Klavier spielen, zeichnen. Also alles, was... Oh, Entschuldigung, da kam eine SMS. Alles, was künstlerisch so Spaß macht, mache ich eigentlich. Sounddesign mache ich auch ganz gerne. Also ich habe eine Zeit lang in der Grundschule gearbeitet und da habe ich mit Kindern Hörspiele gemacht und da habe ich dann auch die Geräusche eingebaut. Da haben wir dann Märchen vertont und sowas mache ich in meiner Freizeit eigentlich. Und natürlich mit Freunden weggehen, ne? Kino und so und zocken, ja. Und einen YouTube-Kanal hast du ja auch. Genau, also ich habe noch einen YouTube-Kanal namens Strawberry Cake, wo ich angefangen habe, Lieder zu übersetzen und hochzuladen vor vielen Jahren. Ich glaube, das war auch 2006, so als ich mit dem Sprechen auch angefangen habe. Also offiziell mit dem Sprechen. Hobby-Ebene habe ich das schon länger gemacht. Und das kam irgendwie ganz gut an. Und mittlerweile sind da schon so ein paar Abonnenten zusammengekommen. Und ja, also das mache ich auch nebenbei viel. Singen. Singen, singen, singen, singen. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Also eigentlich habe ich ja eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Bürokommunikation, weil ich auch gerne organisiere und plane und so weiter und die Büroarbeit mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich halt gedacht habe, mit dem Beruf kann ich in jede Stadt auf der ganzen Welt und das wird überall gebraucht. Aber das Sprechen macht mir viel, viel, viel mehr Spaß und ich könnte mir eigentlich gar nichts anderes mehr vorstellen. Klar, es ist schwer davon zu leben. Ich will jetzt umziehen, damit ich das ein bisschen mehr machen kann, also in eine größere Stadt, wo vielleicht mehr los ist im Bereich des Sprechens. Und aber nebenbei im Büro arbeiten werde ich auf jeden Fall auch noch, weil sonst kann ich das alles nicht stemmen finanziell. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, mal im Synchronbereich zu arbeiten? Also am besten wäre natürlich eine Schauspielausbildung. Ich hatte jetzt Glück, dass ich so als Quereinsteiger vom Hobby zum Beruf gekommen bin. Aber es möchten im Moment so viele Leute Sprecher werden, wenn ich mich so umhöre, umgucke, dass ich echt dazu raten würde, irgendwie wenigstens eine Schauspielausbildung zu machen oder eben, ja, vorher ganz, ganz, ganz, ganz viel zu sprechen, bevor man sich dann bei einem Studio mal vorstellt. Zum Beispiel so einen Synchro-Workshop besuchen, mal reinschnuppern. Vielleicht ist es ja dann gar nicht was für einen. Vielleicht fühlt man sich ja unwohl vom Mikrofon. Ja, und mittlerweile kann man ja zu Hause auch viel aufnehmen, um das mal auszuprobieren, wenn man mit kleinen Hörspielen zu Hause anfängt oder so. Also wenn man Spaß dran hat, sollte man es auf jeden Fall verfolgen. Es ist nur unglaublich schwer als Quereinsteiger, da so reinzukommen, finde ich, mittlerweile. Da können wir ja Werbung für machen, ne? Animagic, 1. 2. August. Hast du da schon irgendwie einen Termin für deinen Synchron-Workshop? Das wäre Freitag 16 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 13 und Sonntag auch nochmal 11 bis 14 Uhr. Also wer sich da mal testen möchte, der darf da gerne hinkommen. Genau, alle herzlich eingeladen. Das Coole ist ja dann auch, dass die Publisher wirklich Material zur Verfügung stellen. Genau, also wir sind auch genau gegenüber vom KZ-Stand, von daher alles super. Nicht zu verfehlen dann. Direkt neben dem größten deutschen Anime- und Manga-Publisher, ne? Genau. Gibt es denn vielleicht zum Abschluss noch was, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Ja, also an die O-Ton-Fanatiker, ja. Guckt euch bitte vorher eine Synchro an. Versucht sie nicht ganz so kritisch zu sehen, weil man kann die japanische und die deutsche Sprache nicht so miteinander vergleichen. Es klingt halt einfach anders. Ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Leute den deutschen Markt unterstützen und sich nicht so viel laden. Also ich sehe das echt unglaublich viel, dass Leute sagen, wo kann ich alle deutschen Folgen kriegen oder ich kann mir das nicht leisten, ich bin ein Schüler, ich habe kein Geld, ich lade mir das jetzt hier runter, statt das zu kaufen. Die wissen, glaube ich, nicht, was das bedeutet dann für den Markt. Und es wäre halt schön, wenn man dann eine Serie, die einem auch gefällt, unterstützt und die deutsche Version kauft. Das war gerade echt lustig, wie du deine Stimme verstellt hast, so leicht assig, so ein bisschen. Ja, das soll gar nicht wertend sein oder so. Hast du gerade so, yo, ich lade mir das Sim runter und so, ey, voll egal. So stelle ich mir die vor. Ja. Ja, also ich fände es halt echt schön, wenn man dann Geld investiert, wenn man was gut findet und unterstützen will. So mache ich das ja auch. Also ich gucke ja auch in Serien dann rein, im Fernsehen oder keine Ahnung, mal Ausschnitte im Netz und denke mir dann, boah, die Serie gefällt mir, die kaufe ich jetzt, da investiere ich mal mein Geld. Ja. Und so sollten das alle machen. Ich hätte auch gern einen Lamborghini oder so, ne? Aber wenn man es nicht leisten kann, eben. Dann muss man eben davon jetzt erstmal die Finger lassen und warten, bis man genügend Geld hat, um sich den zu kaufen. Ganz einfach, weil für viele Leute ist es halt zu selbstverständlich geworden, einfach irgendwas zu streamen oder so. Ich meine, es gibt ja auch bezahlbare Streams, weil wenn ihr unbedingt streamen wollt und wenn ihr nicht so viel Geld auf einmal ausgeben wollt, dann gibt es Crunchyroll, dann gibt es Anime On Demand, da könnt ihr die deutschen Folgen für 1 Euro oder 1,50 oder 2 Euro, könnt ihr euch dann die deutschen Folgen angucken und das ist dann auch streamen, nur ihr unterstützt halt den deutschen Markt. Ja, richtig. Und es gibt mittlerweile schon, also auf so Conventions und so kriegt man ja viele Gratis-DVDs auch hinterhergeworfen, um mal reinzuschnuppern und so, also da wird sich schon Mühe gemacht, finde ich. Und dann kann man das auch belohnen. Genau. Und auch in der Animania ist immer eine DVD bei, wo man dann so die erste Folge mal auf Deutsch hat. Also das fände ich halt wichtig und richtig für den Markt. Ja, damit sind wir dann auch schon am Ende. Ich bedanke mich bei dir, Rieke, dass du dabei gewesen bist. Ich danke dir für das schöne Interview. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und wir verabschieden uns dann für diese Ausgabe. Und wir hoffen, ihr kommentiert fleißig mit, bewertet fleißig und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss. Tschüss.